Mein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Ganz in weiß. Der Untergrund ist weiß. Und wenn man die Augen zusammenkneift, dann kann man feine, weiße Querstreifen erkennen. Mein Freund Serge ist ein langjähriger Freund. Er ist jemand, der Erfolg gehabt hat. Er ist Dermatologe. Und er liebt die Kunst. Am Montag bin ich bei ihm gewesen, um mir das Bild anzuschauen, das er sich am Samstag gekauft hat, mit dem er aber schon seit Monaten liebäugelte. Ein weißes Bild mit weißen Streifen. Teuer? 200.000. 200.000? Hennington nimmt es für 220 zurück. Wer ist das? Hennington? Kenn ich nicht. Hennington, die Galerie Hennington. Aber die Galerie Hennington nimmt es für 220 zurück. Nein, nicht die Galerie. Er, Hennington selbst, für sich. Ja, warum hat Hennington es denn nicht gleich gekauft? Weil die Kunsthändler daran interessiert sind, an Privatleute zu verkaufen. Der Markt muss in Bewegung bleiben. Aha. Na? Du stehst dort nicht richtig. Betrachte es von hier aus. Siehst du die Linien? Wie heißt der? Maler. Andrios. Bekannt? Sehr. Sehr. Serge, du hast doch für dieses Bild keine 200.000 Franc bezahlt. Aber Junge, das ist der Preis. Es ist ein Andrios. Du hast keine 200.000 Franc für dieses Bild bezahlt. Ich war sicher, dass du nicht begreifen würdest. Hast du für diese Scheiße wirklich 200.000 Franc bezahlt? Mein Freund Marc, ein intelligenter Junge, den ich seit langem schätze. Gute Position. Ingenieur in der Aeronautik. Gehört zu diesen neuen Intellektuellen, die sich nicht allein damit begnügen, Feinde der Moderne zu sein, sondern die sich unbegreiflicherweise auch noch etwas darauf einbilden. Man findet bei den Anhängern der guten alten Zeit seit kurzem eine wirklich verblüffende Arroganz. Wie kannst du sagen, diese Scheiße? Ein wenig Humor, Serge. Du komm, lach mal, alter Junge, lach mal. Hehehehe. Ich finde es wirklich großartig, dass du dir dieses Bild gekauft hast. Dass du den Kauf großartig findest, wunderbar. Dass du darüber lachen musst, schön. Aber ich möchte wissen, was du mit dieser Scheiße meinst. Sag mal, machst du dich über mich lustig? Keineswegs. Diese Scheiße verglichen womit? Wenn man sagt, dies oder jenes ist eine Scheiße, muss man doch einen Wertmaßstab haben, um darüber urteilen zu können. Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du im Augenblick? Huhu! Du interessierst dich nicht für die zeitgenössische Malerei. Du hast dich nie dafür interessiert. Du hast nicht die geringste Kenntnis auf diesem Gebiet. Wie kannst du also behaupten, ein bestimmter Gegenstand, der Gesetzen gehorcht, von dem du nichts weißt, sei eine Scheiße? Es ist eine Scheiße, entschuldige bitte. Er mag dieses Bild nicht. Schön. Keine Zärtlichkeit in seinem Verhalten. Kein Bemühen. Keine Zärtlichkeit in seiner Art zu verurteilen. Ein selbstgefälliges, perfides Lachen. Ein Lachen, das alles besser weiß als alle anderen. Ich hasse dieses Lachen. Dass Serge dieses Bild gekauft hat, will mir einfach nicht in den Kopf. Es beunruhigt mich und löst unbestimmte Ängste in mir aus. Als ich seine Wohnung verließ, musste ich sofort drei Gelsemium-Kügelchen lutschen, die Paula mir empfohlen hat. Hat sie eigentlich Gelsemium oder Ignatia gesagt? Möchtest du lieber Gelsemium oder möchtest du lieber Ignatia? Ach, was weiß denn ich? Denn ich kann absolut nicht verstehen, wie Serge, der mein Freund ist, dieses Bild kaufen konnte. 200.000 Franc. Er ist zwar wohlhabend, mehr aber auch nicht. Stimmt doch nicht im Geld. Wohlhabend. Wohlhabend eben. Kauft sich für 200 Riesen ein weißes Bild. Das muss ich unserem gemeinsamen Freund Yvon erzählen. Ich muss mit Yvon darüber reden. Obwohl Yvon ja ein toleranter Mensch ist. Auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen der schlimmste Fehler. Yvon ist tolerant, weil ihm alles wurscht ist. Wenn also Yvon duldet, dass Serge sich für 200 Riesen eine weiße Scheiße hat kaufen können, dann heißt das, dass Serge ihm wurscht ist. Das ist klar. Ich heiße Yvon. Ich bin etwas angespannt, denn ich habe gerade eine Stelle als Vertreter in einer Papiergroßhandlung gefunden, nachdem ich mein ganzes Leben lang in der Textilbranche war. Ich bin ein sympathischer Kerl. Mein Berufsleben ist immer ein Fehlschlag gewesen. Und in 14 Tagen werde ich mich mit einem netten, reizenden Mädchen aus guter Familie verheiraten. Was machst du denn da? Ich suche die Kappe meines Filzstifts. Gut, die Woche, das reicht. Vor 5 Minuten hatte ich sie noch. Das ist doch nicht weiter schlimm. Doch. Na komm, komm, komm, hör auf, kauf den anderen. Es sind ganz besondere Filzstifte. Du kannst damit auf allem schreiben. Es macht mich nervös. Wenn du wüsstest, wie mich die Gegenstände aufregen. Ich habe diese Kappe noch vor 5 Minuten in der Hand gehabt. Werdet ihr hier wohnen? Findest du es gut für ein junges Ehepaar? Was, ein junges Ehepaar? Vermeide dieses Lachen in Katrins Beisein, ja? Die Papierhandlung? Oh, gut, gut, gut. Ich lerne. Yvon, du hast abgenommen. Ja, etwas. Da. Es stinkt mir, dass ich diese Kappe nicht gefunden habe. Der Stift wird jetzt austrocknen. Wenn du weiter nach dieser Kappe suchst, dann gehe ich. Okay, okay. Setz dich. Willst du was trinken? Ein Perrier, wenn du hast. Aha. Hast du Serge in den letzten Tagen gesehen? Nicht gesehen. Und du? Gestern gesehen. In Form? So, ja. Der hat sich gerade ein Bild gekauft. Ach was. Mhm. Schön? Weiß. Weiß? Weiß. Ja. Stell dir mal ein Ölgemälde vor von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Ja? Weißer Untergrund, alles weiß. In der Diagonale feine weiße Querstreifen, verstehst du? Mhm. Dann als Ergänzung vielleicht eine horizontale Linie nach unten. Wie kannst du sie sehen? Wie bitte? Ja, die weißen Linien. Wie kannst du die Linien sehen, wenn der Untergrund weiß ist? Ja, mein Gott, weil ich sie eben sehe, weil die Linien eben meinetwegen leicht grau sind oder umgekehrt. Kurzum, es gibt Nuancen in dem Weiß. Das Weiß ist mehr oder weniger weiß. Reg dich doch nicht auf. Warum regst du dich auf? Weil du an allem was auszusetzen hast. Du lässt mich nicht zu Ende erzählen, Ivo. Gut. Und? Also, siehst du das Bild vor dir? Ich sehe es. Jetzt warte mal, was Serge dafür bezahlt hat. Wer ist der Maler? Andrius. Kennst du ihn? Nein. Hoch im Kurs. Ich war sicher, dass du diese Frage stellen würdest, Yvon. Logisch. Nein, das ist gar nicht logisch. Ja, ist wohl logisch. Du bittest mich, den Preis zu raten. Dabei weißt du genau, dass sich der Preis immer nach dem Kurs des Malers richtet. Ich verlange von dir nicht, das Bild nach diesem oder jenem Kriterium zu bewerten. Ich verlange auch keine professionelle Bewertung von dir. Ich frage dich nur, was du, Yvon, für dieses Bild, das mit ein paar durchbrochenen weißen Querstreifen verziert ist, bezahlen würdest. Kein Centim. Gut, gut. Und Serge? Na komm, Yvon, nimm mal eine Zahl. Irgendeine. 10.000. 50.000. 100.000. Ja, mach weiter. 150? Ja, mach weiter, mach weiter. 200? 200. 200.000. Nein. Doch. 200.000? 200.000. Der ist ja bescheuert. Nicht wahr? 200.000. Obwohl. Was, obwohl? Wenn es ihm Spaß macht, er verdient ja genug. So also siehst du die Dinge? Warum? Wie siehst du sie? Siehst du denn nicht, was daran bedenklich ist? Nein. Merkwürdig, dass du das Wesentliche bei dieser Geschichte gar nicht siehst. Du bemerkst nur das Äußerliche. Du siehst gar nicht, was daran bedenklich ist. Und was ist bedenklich? Ja, siehst du denn nicht, was darin zum Ausdruck kommt? Willst du Cashew-Nüsse? Oh, Yvon, siehst du denn nicht, dass Serge sich plötzlich auf die groteskeste Art und Weise für einen Sammler hält? Ach ja? Ja, von gestern gehört unser Freund Serge zum Gotha der großen Kunstliebhaber. Aber nein. Aber natürlich nicht. Zu diesem Preis gehört man zu gar nichts, aber er glaubt es. Ach ja? Aber stört dich das gar nicht? Nein. Wenn es Spaß macht. Oh Mann, was soll das heißen, wenn es ihn bald macht? Was soll diese Philosophie des, wenn es ihm Spaß macht? Ja, solange es niemand anderem schadet. Aber es schadet anderen. Ich bin in meiner Ruhe gestört, Mann. Ich bin in meiner Ruhe gestört. Ich bin sogar verletzt. Doch, wenn ich sehe, wie Serge sich aus Snobismus einseifen lässt und kein Jota Unterscheidungsvermögen mehr besitzt. Du scheinst das erst jetzt zu bemerken. Er hat sich schon immer auf geradezu lächerliche Weise in den Gemäldegalerien herumgetrieben. Er ist immer ein Ausstellungsfex gewesen. Ja, er ist immer ein Ausstellungsfex gewesen, aber einer, mit dem er lachen konnte. Denn siehst du, was mich im Grunde wirklich verletzt, ist, dass man mit ihm nicht mehr lachen kann. Aber doch. Nein. Hast du es versucht? Natürlich, ich habe gelacht aus ganzem Herzen. Was sollte ich denn tun? Er hat ja die Zähne nicht auseinandergekriegt. Naja. 200 Riesen ist ja etwas teuer, um noch lachen zu können, nicht? Ja. Bei mir lacht er mit. Das würde mich wundern. Komm, gib mir noch mal ein paar Nüsse. Er lacht mit, du wirst sehen. Und das Verhältnis zu den Schwiegereltern, gut? Ausgezeichnet. Sie sagen sich, bisher ist der Junge immer von einer unsicheren Stelle in die andere gestolpert. Jetzt wird er sich mal im Papierhandel versuchen. Ich habe da was auf der Hand. Was ist das? Ist es schlimm? Nein. Umso besser. Was gibt's Neues? Nichts. Viel Arbeit. Erschöpft. Ich bin froh, dich zu sehen. Du rufst ja nie an. Ich habe Angst, ich könnte dich stören. Du machst wohl Witze. Sag der Sekretärin deinen Namen und ich rufe dich sofort zurück. Du hast recht. Immer mönchischer bei dir, Ja. Hast du Mark in letzter Zeit gesehen? Nicht in letzter Zeit, nein. Hast du ihn gesehen? Vor 2-3 Tagen. Geht's ihm gut? Ja. Das ist aber auch alles. Ach so? Ja, doch, es geht ihm gut. Ich hatte ihn vor einer Woche am Telefon. Es schien ihm gut zu gehen. Ja, es geht ihm gut. Du schienst aber sagen zu wollen, dass es ihm nicht sehr gut geht. Keineswegs. Ich habe dir gesagt, dass es ihm gut geht. Du hast gesagt, das ist aber auch alles. Ja, das ist aber auch alles. Doch, es geht ihm gut. Bist ein wenig rausgekommen? Hast du viel gesehen? Nichts. Ich kann es mir nicht mehr leisten, auszugehen. Ach ja? Ich bin ruiniert. Ach ja? Willst du mal was Seltenes sehen? Willst du? Und wie? Zeig mal. Eier. Ja. Antrios. Ja. Antrios aus den 70er Jahren. Aufgepasst, er hat heute eine ähnliche Periode. Aber das hier ist eins aus den 70er Jahren. Ja. Puh. Teuer? Rein theoretisch ja. In Wirklichkeit nein. Gefällt es dir? Oh ja. Ja. Sinnfällig. Sinnfällig. Ja. Ja. Und zugleich. Magnetisch. Ja. Und hier, hast du da keine Vibration? Ein bisschen schon. Nein, du müsstest mittags kommen. Die Vibration der Monochromie, die überkommt einen nicht bei künstlichem Licht. Aha. Obwohl wir es hier nicht einmal mit Monochromie zu tun haben. Nein. Wie viel? 200.000. Ah ja. Bescheuert. Bescheuert. 200 Riesen. Weißt du, dass Marc das Bild gesehen hat? Ach ja? Völlig am Boden zerstört. Ach ja? Er hat gesagt, es sei eine Scheiße. Ein völlig unzutreffendes Wort. Das stimmt. Man kann nicht sagen, dass es eine Scheiße ist. Nein. Man kann sagen, verstehe ich nicht, begreife ich nicht. Man kann aber nicht sagen, das ist eine Scheiße. Du hast doch gesehen, wie es bei ihm aussieht. Ja, das ist nicht der Punkt. Auch bei dir ist es... Naja, ich meine, dir ist es wurscht. Er ist halt sehr konventionell. Er ist ein konventioneller Mensch. Wie soll er also... Er fing an, ganz hämisch zu lachen, ohne eine Andeutung von Charme, ohne eine Andeutung von Humor. Dass Marc impulsiv ist, weißt du doch nicht erst seit heute. Er hat keinen Humor. Mit dir kann ich lachen. Bei ihm bleibe ich eiskalt. Er ist im Augenblick etwas finster, das stimmt. Ich werfe ihm ja nicht vor, dass er für diese Malerei keine Antenne hat. Dazu fehlt ihm eben die Bildung. Er hat es nicht gelernt, weil er es nie lernen wollte. Oder weil er keine besondere Neigung dazu hatte. Wie auch immer, nein, was ich ihm vorwerfe, ist der Ton, ist seine Selbstgefälligkeit, sein mangelnder Takt. Ich werfe ihm seine Rücksichtslosigkeit vor. Ich werfe ihm nicht vor, dass er sich nicht für die zeitgenössische Malerei interessiert. Das ist mir wurscht. Ich mag ihn auch so. Ja, er dich auch? Nein, nein und nochmal nein. Ich habe neulich bei ihm so eine Art Herablassung gespürt. Eine Art bissigen Spott. Aber nein. Aber ja. Versuch doch nicht immer, die Dinge zu nivellieren, die Gegensätze zu überbrücken. Hör auf, den großen Versöhner der menschlichen Gattung zu spielen. Sieh ein, dass Marc am Absterben ist. Denn Marc stirbt ab. Wir haben gelacht. Du hast gelacht. Wir haben gelacht. Beide. Wir haben gelacht. Ja, ich schwöre dir, beim Leben Katrins, wir haben beide zusammen gelacht. Nee, du hast zu ihm gesagt, es ist eine Scheiße? Und ihr habt gelacht? Nein, ich habe nicht zu ihm gesagt, es ist eine Scheiße. Wir haben spontan gelacht. Wie, du bist gekommen, du hast das Bild gesehen und du hast gelacht. Und er hat ebenfalls gelacht. Ja, wenn du so willst. Nach 2 oder 3 Worten hat es sich so zugetragen. Na, siehst du, da habe ich mich geirrt, umso besser. Ja, ja. Du beruhigst mich, Yvonne, wirklich. Es kommt sogar noch besser. Es war nämlich Serge, der zuerst gelacht hat. Serge hat zuerst gelacht? Ja. Serge hat gelacht und du hast nach ihm gelacht? Ja. Ja, warum hat er dann gelacht? Er hat gelacht, weil er gespürt hat, dass ich lachen werde. Er hat gelacht, um mir über die Verlegenheit hinwegzuhelfen, wenn du so willst. Oh, das zählt doch nicht, Yvonne, wenn er zuerst gelacht hat. Wenn er zuerst gelacht hat, dann war das doch nur, um dein Lachen zu entschärfen. Das bedeutet doch keineswegs, dass er von Herzen gelacht hat. Er hat von Herzen gelacht. Er hat von Herzen gelacht, aber nicht aus dem richtigen Grund. Was war nochmal der richtige Grund? Ich habe eine Erinnerungslücke. Er hat nicht über die Lächerlichkeit seines Bildes gelacht. Das heißt, ihr beiden, du und er, ihr habt nicht aus demselben Grund gelacht. Du hast über das Bild gelacht. Er hat gelacht, um dir zu gefallen, um sich auf dich einzustellen. Um dir zu zeigen, dass er nicht nur ein Ästhet ist, der so viel für ein Bild investieren kann, wie du nicht einmal in einem ganzen Jahr verdienst, sondern dass er immer noch dein alter, ikonoklastischer Kumpel bleibt, mit dem man seinen Spaß hat. Aha. Weißt du? Ja. Du wirst lachen. Ja. Ich habe dieses Bild zwar nicht gemocht, ich habe es aber auch nicht abgelehnt. Natürlich nicht. Das Unsichtbare kann man nicht ablehnen. Das Nichts lehnt man nicht ab, Yvonne. Nein, nein, nein, nein. Da ist etwas. Was ist da? Da ist etwas. Es ist keineswegs nichts. Machst du Witze? Ich bin nicht so streng wie du. Es ist ein Kunstwerk. Da steckt ein Gedanke dahinter. Ein Gedanke? Ein Gedanke. Ja, was denn für ein Gedanke? Es ist die Vollendung eines Weges. Es ist kein Bild, das aufs Geratewohl gemacht ist. Es ist ein Kunstwerk innerhalb eines festgelegten Weges. Ja. Ja, lach nur, lach. Du plapperst jeden Blödsinn von Zerschnapp. Bei ihm ist es beklagenswert. Bei dir wirkt das nur komisch. Weißt du, Mark, du solltest dich vor deiner Selbstgefälligkeit in Acht nehmen. Du wirst verbittert und unsympathisch. Umso besser, je älter ich werde, desto mehr möchte ich missfallen. Bravo. Ein Gedanke. Mit dir kann man nicht reden. Ein Gedanke hinter sowas. Was du siehst, ist zwar eine Scheiße, doch sei unbesorgt, steckt ein Gedanke dahinter. Mann. Ivo, findest du hinter diesem Landschaftsgemälde hier steckt ein Gedanke? Nein, nicht. Das ist doch viel zu deutlich. So allzu stimmungsvoll. Auf diesem Bild wird ja alles gezeigt. Ne? Da kann ja gar kein Gedanke dahinter stecken. Du amüsierst dich, das ist gut. Ivo, sprich in deinem Namen. Sag mir die Dinge, wie du sie empfindest und nur du. Ich verspüre eine Vibration. Du verspürst eine Vibration? Du streitest ab, dass ich dieses Bild in meinem Namen mögen kann? Ja. Und warum? Weil ich dich kenne. Weil du, abgesehen von deinem Grundfehler, nämlich deiner Nachsicht, ein ganz gesunder Mensch bist. Was man von dir allerdings nicht sagen kann. Ivo, komm, schau mal in die Augen. Ich schau dich an. Hat Serfs Bild dich aufgewühlt? Nein. Komm, antworte mir. Du heiratest morgen. Kathrin, du bekommst als Hochzeitsgeschenk dieses Bild. Na, freust du dich darüber? Freust du dich darüber? Natürlich freue ich mich nicht darüber. Ich freue mich nicht darüber, aber nur so, ganz allgemein. Ich bin eben niemand, der sagen kann, ich freue mich. Ich suche ein Ereignis, von dem ich sagen könnte, darüber freue ich mich. Freust du dich, dass du heiratest? Hat mich meine Mutter eines Tages unvermittelt gefragt. Freust du dich wenigstens, dass du heiratest? Gewiss, Mama, gewiss. Wieso gewiss? Man freut sich oder man freut sich nicht? Was heißt da gewiss? Für mich ist es nicht weiß. Wenn ich sage für mich, dann meine ich objektiv. Objektiv gesehen ist es nicht weiß. Es hat einen weißen Untergrund. Und dazu eine ganze Farbskala von Grautönen. Sogar Rot ist drin. Man kann sagen, dass es sehr blass ist. Wäre es weiß, würde es mir nicht gefallen. Mark sieht es weiß. Das ist eine Beschränkung. Mark sieht es weiß, weil er in die Vorstellung verrannt ist, es sei weiß. Yvonne nicht. Yvonne sieht, dass es nicht weiß ist. Marc mag denken, was er will. Er kann mich am Arsch lecken. Ich hätte Ignazia nehmen sollen. Das steht fest. Warum muss ich nur so kategorisch sein? Was kann es mir schon ausmachen, dass sich Serge von der zeitgenössischen Kunst zum Besten halten lässt? Es ist schlimm. Ich hätte es ihm anders sagen können. Ich hätte einen konzilianteren Ton finden können. Wenn ich es schon physisch nicht ertrage, dass ich mein bester Freund ein weißes Bild kauft, dann muss ich wenigstens vermeiden, ihn anzugreifen. Ich muss ganz freundlich mit ihm reden. In Zukunft werde ich ihm die Dinge freundlich sagen. Bist du darauf eingestellt zu lachen? Du sag schon. Yvonne hat den Andreas gemocht. Wo ist er? Yvonne? Nein, der Andreas. Willst du ihn noch einmal sehen? Ja, zeig ihn. Ich wusste, dass du auf ihn zukommen würdest. Yvonne war gefesselt. Sofort. Gut, hör zu, wir werden uns nicht länger über dieses Werk verbreiten. Das Leben ist kurz. Hast du das mal gelesen? Seneca, das glückliche Leben. Lies es, ein Meisterwerk. Äußerst modern. Lies das und du brauchst sonst nichts mehr zu lesen. zwischen meiner Praxis und dem Krankenhaus, zumal Françoise verfügt hat, dass ich an jedem Wochenende die Kinder sehen muss. Das Neueste von Françoise, die Kinder brauchen ihren Vater, habe ich keine Zeit mehr zum Lesen. Ich bin gezwungen, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Wieder Malerei, wo du ja vorteilhafterweise Form und Farbe ausgemerzt hast, diese beiden Schlacken. Ja, dabei vermag ich durchaus auch ein figurativeres Bild zu schätzen. Zum Beispiel deinen Hypoflamen. Sehr angenehm. Was ist denn an diesem Bild flämisch? Das ist eine Ansicht von Carcassonne. Ja, aber schließlich, es hat so etwas Flämisches. Das Fenster, die Aussicht, das, was auch immer, es ist sehr hübsch. Ja, weißt du, Serge, es ist nichts wert. Das ist doch wurscht. Übrigens, Gott allein weiß, wie viel der Antrios eines Tages wert sein wird. Serge, ich habe nachgedacht. Ich habe meine Meinung geändert. Als ich neulich im Auto durch Paris fuhr, da habe ich an dich gedacht und ich habe mir gesagt, steckt hinter dem, was Serge getan hat, nicht im Grunde echte Poesie. Ist die Tatsache, dass er sich zu diesem unvernünftigen Kauf hinreißen ließ, nicht eine echt poetische Handlung? Wie sanft du heute bist. Ach, ich erkenne dich gar nicht wieder. Du hast so einen sanften, subalternen Ton drauf, der nebenbei bemerkt gar nicht zu dir passt. Ach, glaub mir, ich leiste ehrlich Abbitte. Abbitte? Weswegen? Ich bin zu empfindlich, ich bin zu nervös. Ich sehe die Dinge zu vordergründig. Mir fehlt einfach die Gelassenheit, wenn du so willst. Lies Seneca. Siehst du, jetzt zum Beispiel sagst du zu mir, lies Seneca. Das könnte mich zur Raserei bringen. Ich wäre imstande auszuflippen, ganz einfach, weil du im Verlauf dieses Gesprächs zu mir sagst, lies Seneca. Das ist doch absurd. Nein, das ist nicht absurd. Ah, nein? Nein, weil du festzustellen dann glaubst... Dann habe ich nicht gesagt, dass ich... Du hast gesagt, du könntest ausflippen, und ich verstehe das, weil du glaubst, in diesem Lies Seneca etwas Selbstgefälliges entdecken zu können. Du sagst zu mir, dass dir die Gelassenheit fehlt, und ich antworte dir, Lies Seneca. Das ist gemein. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Abgesehen davon stimmt es wirklich, dass dir die Gelassenheit fehlt, denn ich habe nicht gesagt, Lies Seneca, sondern Lies Seneca. Ja, ist ja richtig. Im Grunde fehlt es dir ganz schlicht an Humor. Ja, bestimmt. Du hast keinen Humor, Marc. Du hast wirklich keinen Humor, alter Junge. Yvonne war darin einer Meinung mit mir neulich. Du hast keinen Humor. Was treibt der eigentlich? Der kann einfach nicht pünktlich sein, ist nicht zum Aushalten. Wir werden die Vorstellung verpassen. Ach, Yvonne findet, dass ich keinen Humor habe? Yvonne meint wie ich, dass es dir in letzter Zeit ein wenig an Humor fehlt. Als ich das letzte Mal gesehen habe, da hat der Yvonne gesagt, dass er dein Bild sehr mag und dass es mir an Humor fehlt. Ja, schon, das Bild, sehr, wirklich und ganz ehrlich. Was ist du denn da? Ignatia. Glaubst du jetzt an die Homöopathie? Ich glaube an überhaupt nichts. Findest du nicht, dass Yvonne sehr abgenommen hat? Ja, sie auch. Diese Hochzeit nimmt sie beide ganz schön mit. Ja. Paula, geht's gut? Pff, danke, ja. Na? Wo willst du den Andrius denn hinhängen? Das ist noch nicht entschieden. Dort ist zu auffällig. Und? Willst du einen Rahmen lassen? Nein, das wird nicht gerahmt. Ach nein. Wille des Künstlers, es soll nicht begrenzt werden. Es hat eine Einfassung. Komm mal her. Siehst du? Was ist das denn? Heftpflaster? Nein, es ist eine Art Packpapier, vom Künstler hergestellt. Aha. Sehr amüsant, dass du Künstler sagst. Wie soll ich sonst sagen? Ja, du sagst Künstler. Du könntest auch Maler sagen, oder wie heißt der noch? Andrios. Ja. Du sagst Künstler wie so eine Art... Ach komm, Serge, das ist unwichtig. Na komm, was wollen wir uns ansehen? Versuchen wir doch wenigstens mal, uns etwas anzusehen, das Substanz hat. Es ist 8 Uhr, wir haben alle Vorstellungen verpasst. Es ist einfach nicht zu fassen, dass dieser Bursche, er hat nichts zu tun, das musst du doch zugeben, ständig zu spät kommt. Was treibt er nur? Warum bist du denn so gelangt? Ja, 7:55, wir haben uns zwischen 7:30 verabredet. Was wolltest du sagen? Ich sage, der Künstler wie was? Ach, nichts. Serge, ich wollte eine Dummheit sagen. Nein, nein, sag schon. Oh, du sagst Künstler wie eine... Wie eine unantastbare Entität. Der Künstler, so eine Art Gottheit. Aber für mich ist er eine Gottheit. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich diese Summe für einen gewöhnlichen Sterblichen hingeblättert hätte. Nein, natürlich nicht. Am Montag bin ich im Museum Beaubourg gewesen. Weißt du, wie viele Antrios im Beaubourg hängen? 4 Antrios im Beaubourg. Toll. Und meiner ist mindestens genauso schön. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wenn Yvonne nicht in genau 3 Minuten da ist, ziehen wir Leine. Ich habe ein ausgezeichnetes Lyoneser Restaurant entdeckt. Bist du denn so gereizt? Ich bin nicht gereizt. Doch, ich bin nicht gereizt. Gereizt. Das heißt doch, ich bin gereizt. Weil diese Lachsheit einfach nicht hinnehmbar ist. Diese Unfähigkeit, sich zu etwas zu zwingen. Serge, in Wirklichkeit gehe ich dir auf die Nerven. Und du rächst dich an dem armen Yvonne. Der arme Yvonne. Du machst dich wohl über mich lustig. Du gehst mir nicht auf die Nerven. Warum solltest du mir auf die Nerven gehen? Er geht mir auf die Nerven. Das stimmt. Er geht mir auf die Nerven. Er hat so einen süßlichen Ton. Dazu ein leichtes, verständnisvolles Lächeln hinter jedem Wort. Man hat den Eindruck, er bemüht sich, liebenswürdig zu bleiben. Bleib nicht liebenswürdig, Freundchen. Bleib nicht liebenswürdig. Ja, nicht. Sollte es der Kauf des Antrios sein? Der Kauf des Antrios, der diese Befangenheit zwischen uns ausgelöst hat. Ein Kauf, der nicht seine Zustimmung gefunden hat. Aber seine Zustimmung ist mir wurscht. Mir ist deine Zustimmung wurscht, Mark. Sollte es der Antrios sein? Der Kauf des Antrios? Nein, das Übel hat tiefere Ursachen. Es begann genau an dem Tag, an dem du völlig humorlos im Zusammenhang mit irgendeinem Kunstgegenstand das Wort Dekonstruktion benutzt hast. Es ist nicht so sehr der Terminus Dekonstruktion, der mich aus der Fassung brachte, als vielmehr der Ernst, mit dem du ihn ausgesprochen hast. Du hast allen Ernstes, ohne Distanz, ohne eine Andeutung von Ironie, das Wort Dekonstruktion benutzt. Du, mein Freund. Da ich nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, habe ich dir entgegengeschleudert, dass ich zum Menschenfeind werde. Und du hast mir geantwortet. Aber wer bist du schon? Von welcher Warte aus sprichst du? Von welcher Warte aus bist du in der Lage, dich von den anderen auszuschließen, abzugrenzen? Hat mir Serge in geradezu unerträglicher Weise entgegnet, was ich von ihm am wenigsten erwartet hätte. Wer bist du denn schon, mein kleiner Mark, dass du dich für überlegen hältst? An diesem Tag hätte ich ihm also in die Fresse hauen sollen. Und dann, wenn er halbtot am Boden gelegen hätte, zu ihm sagen sollen, und du, hä? Was für ein Freund bist du? Was für eine Art Freund bist du, dass du nicht der Meinung bist, dein Freund sei überlegen? Lyoneser Restaurant, hast du gesagt. Ja, so ein bisschen schwer, was? Fett. So wirst du, glaubst du? 7:58. Also dramatisch. Ein unlösbares, dramatisches Problem. Die beiden Stiefmütter wollen auf der Einladungskarte stehen. Katrin betet ihre Stiefmutter an, die sie praktisch großgezogen hat. Sie will sie unbedingt auf der Einladungskarte haben. Sie will es einfach. Der Stiefmutter kommt das gar nicht in den Sinn. Und das ist normal. Die Mutter ist ja tot, dass sie nicht neben dem Vater stehen soll. Ich hingegen hasse die meine. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass meine Stiefmutter auf der Einladung steht. Mein Vater wiederum will nicht draufstehen, wenn sie nicht draufsteht. Es sei denn, Katrins Stiefmutter steht auch nicht drauf, was einfach unmöglich ist. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass überhaupt keine Eltern draufstehen. Wir sind ja keine 20 mehr. Wir können unsere Heirat selbst anzeigen und die Leute selbst einladen. Katrin hat losgebrüllt und behauptet, das sei eine Ohrfeige für ihre Eltern, die schließlich für teures Geld den Empfang bezahlten. Und ganz besonders für ihre Stiefmutter, die sich so viel Mühe gemacht habe, wo sie doch nicht einmal ihre Tochter sei. Ich lasse mich also überzeugen, wenn auch höchst widerwillig, bloß aus Erschöpfung. Ich bin also einverstanden, dass meine Stiefmutter, die ich hasse, die eine Schlampe ist, mit auf der Einladung steht. Ich rufe meine Mutter an, um ihr Bescheid zu sagen. Ich sage zu ihr, Mama, ich habe alles getan, um das zu verhindern, aber Es geht nicht anders. Yvonne muss auf der Einladung stehen. Worauf sie mir zur Antwort gibt, wenn Yvonne auf der Einladung steht, will ich nicht draufstehen. Ich sage zu ihr, Mama, ich flehe dich an, vergifte nicht die Atmosphäre. Sie sagt zu mir, wie kannst du es wagen, mir vorzuschlagen, meinen Namen einsam auf der Einladungskarte schreiben zu lassen? Wie der einer verlassenen Frau, unter dem Yvonnes, der fest mit dem Familiennamen deines Vaters verteut ist. Ich sage dir, Mama, Freunde warten auf mich. Ich häng gleich auf. Wir werden morgen in aller Ruhe darüber reden. Sie sagt zu mir, und warum bin ich immer das letzte Rad am Wagen? Wieso denn das, Mama? Du bist nicht das letzte Rad am Wagen. Natürlich bin ich das. Wenn du zu mir sagst, ich soll die Atmosphäre nicht vergiften, dann heißt es doch, dass alles schon geregelt ist. Alles wird ohne mich arrangiert. Alles wird hinter meinem Rücken ausgeheckt. Die brave Huguette soll zu allem Ja und Amen sagen. Und dazu noch, sagte sie zu mir, wirklich der Gipfel. Wegen eines Ereignisses, dessen Dringlichkeit ich immer noch nicht eingesehen habe. Mama, Freunde warten auf mich. Ja, ja, du hast immer Besseres zu tun. Alles ist wichtiger als ich. Auf Wiedersehen. Sie legt auf. Ja. Katrin, die daneben stand, sie aber nicht hören konnte, sagt zu mir, was hat sie gesagt? Ich sage zu ihr, sie will nicht mit Yvonne auf der Einladung stehen und das ist normal. Davon rede ich nicht. Was hat sie über die Heirat gesagt? Nichts. Du lügst. Aber nein, Kathi, ich schwöre dir, sie will nicht zusammen mit Yvonne auf der Einladung stehen. Ruf sie wieder an. Und sag ihr, wenn man seinen Sohn verheiratet, stellt man seine Eigenliebe hintan. Dasselbe könntest du auch zu deiner Stiefmutter sagen. Das ist etwas ganz anderes, ruft Katrin. Ich bin es nämlich, ich, die unbedingt darauf besteht, dass sie auf der Karte erscheint. Nicht sie, die Ärmste, das Zartgefühl in Person. Wenn sie wüsste, was für Probleme das aufwirft, würde sie mich anflehen, nicht auf der Einladung zu stehen. Ruf deine Mutter wieder an. Ich rufe sie wieder an. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Katrin hat den Zweithörer am Ohr. Boah, sagt meine Mutter zu mir. Bis jetzt hast du deine Geschäfte stets aufs Chaotischste betrieben. Und nur weil du plötzlich Eheaktivitäten entwickelst, muss ich einen ganzen Nachmittag und einen Abend mit deinem Vater verbringen. Einem Mann, den ich seit 17 Jahren nicht mehr gesehen habe und dem ich meine Hängebacken und meine Korpulenz eigentlich nicht vorzuführen gedachte. Dazu noch mit Yvonne, die nur nebenbei Mittel und Wege gefunden hat. Ich habe das von Felix Perolari erfahren, Bridge zu spielen. Meine Mutter spielt ebenfalls Bridge, ja. Das sind alles Dinge, die ich nicht verhindern kann. Aber die Einladung, das Ding schlechthin, das jeder bekommen und eingehend lesen wird, auf der gedenke ich allein zu brillieren. Mit einem Ausdruck des Ekels schüttelt Katrin am Hörer den Kopf. Ich sage, Mama, warum bist du so egoistisch? Ich bin nicht egoistisch. Ich bin nicht egoistisch, Yvonne. Fang du nicht auch noch an und sag mir, wie Madame Romero heute Morgen, ich hätte ein Herz aus Stein. Wir hätten alle in der Familie einen Stein anstelle des Herzens, meinte Madame Romero heute Morgen, weil ich mich geweigert habe. Sie ist völlig verrückt geworden, ihr steuerfrei 60 Franc die Stunde zu geben und sich dann auch noch herausnimmt, mir zu sagen, wir hätten alle in der Familie einen Stein anstelle des Herzens, als man dem armen André einen Herzschrittmacher eingesetzt hat. Du hast ihm ja nicht einmal ein paar Zeilen geschrieben. Ja, selbstverständlich, das ist komisch. Du musst ja über alles lachen. Egoistisch bin nicht ich, Yvonne. Du musst noch viel lernen über das Leben. Los, mein Kleiner, lauf, lauf und geh zu deinen Freunden. Ja. Und dann? Ja, und dann nichts. Nichts ist gelöst. Ich habe aufgelegt. Ein Mini-Drama mit Katrin abgekürzt, weil ich schon zu spät dran war. Warum lässt du dir denn von diesen Weibern so zusetzen? Ja. Warum, weiß ich auch nicht. Sie sind verrückt. Du hast abgenommen. Ja, natürlich. Ich habe 4 Kilo abgenommen, nur aus Angst. Oh. Vom glückseligen Leben. Genau das brauche ich. Was sagt er? Meisterwerk. Ach was? Er hat es nicht gelesen. Ach so. Nein, aber Serge hat vorhin gesagt, es ist ein Meisterwerk. Ich habe Meisterwerk gesagt, weil es ein Meisterwerk ist. Ja. Es ist ja, ein Meisterwerk. Du willst mir offenbar unterstellen, dass ich alle Naslack Meisterwerk sage. Keineswegs. Du sagst das mit einem gewissen spöttischen Ton, doch Meisterwerk in einem Ton. Das ist völlig verrückt. Keineswegs, Serge. Du hingegen hast gesagt, du hast äußerst modern hinzugefügt. Ja, na und? Du hast äußerst modern gesagt, als sei äußerst modern das Nonplusultra des Kompliments. Als könne man, wenn man über irgendwas spricht, nichts Höheres, nichts endgültig Höheres sagen als modern. Na und? Na und nichts. Außerdem habe ich, wie du bemerkt haben wirst, das äußerst nicht erwähnt. Mein Gott, äußerst modern. Du suchst heute wohl Streit mit mir. Nein. Ihr werdet euch doch nicht anschnauzen wollen. Das wäre wirklich die Höhe. Findest du es nicht außergewöhnlich, dass ein Mann, der vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, immer noch aktuell ist? Doch. Das liegt eben im Wesen der Klassiker. Eine Frage von Wörtern. Na, was machen wir? Das Kino ist wohl gelaufen, nehme ich an. Ja, tut mir leid. Gehen wir essen. Yvonne, Serge hat mir gesagt, dass du sehr empfänglich warst für sein Bild. Ja, ich bin für dieses Bild ziemlich empfänglich, ja? Du nicht, ich weiß. Nein. Also komm, gehen wir essen. Serge kennt ein sehr gutes Lyoneser Restaurant. Du findest das zu schwer. Ich finde es zwar ein wenig schwer, aber ich möchte es gerne versuchen. Aber nein, wenn du es zu schwer findest, gehen wir woanders hin. Ich möchte es gerne versuchen. Wir gehen in dieses Restaurant, wenn es euch Spaß macht. Andernfalls gehen wir nicht hin. Willst du lyonesisch essen? Ich mache, was ihr wollt. Ach nein, er macht, was wir wollen. Er macht doch immer, was wir wollen. Was habt ihr beide nur? Ihr seid wirklich komisch. Er hat recht. Du könntest auch mal eine eigene Meinung haben. Jetzt hört mal gut zu, Freunde. Wenn ihr die Absicht habt, mich als Prügelknaben zu benutzen, ziehe ich Leine. Ich habe heute genug eingesteckt. Oh, etwas Humor, Yvonne. Wie? Etwas Humor, Junge. Etwas Humor? Ich sehe nicht, was daran lustig ist. Etwas Humor, du machst mir Spaß. Also ich finde, es fehlt dir in letzter Zeit ein wenig an Humor. Ja? Ja, pass auf, schau mich mal an. Was hast du denn? Findest du nicht, dass es auch mir in letzter Zeit so ein bisschen an Humor fehlt, Yvonne? Ach ja? Gut, es genügt. Fassen wir einen Entschluss. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe nicht einmal Hunger. Ihr seid heute Abend wirklich finster. Soll ich dir mal sagen, wie ich deine Weibergeschichten sehe? Sollst du? Die hysterischste von allen ist meiner Meinung nach Katharine. Bei weitem. Oh, eindeutig. Und wenn du dich jetzt schon von ihr schikanieren lässt, dann mach dich auf eine furchtbare Zukunft gefasst. Was kann ich tun? Rückgängig machen. Die Hochzeit rückgängig machen? Mhm. Er hat recht. Aber das kann ich doch nicht, ihr seid ja bescheuert. Wieso kannst du nicht? Ja, weil ich nicht kann, begreif doch. Alles ist schon geregelt. Ich bin seit einem Monat in der Papierbranche. Wo ist denn der Zusammenhang? Die Papierwarenhandlung gehört ihrem Onkel, der es absolut nicht nötig hatte, jemanden einzustellen. Am wenigsten jemanden, der nur in der Stoffbranche gearbeitet hat. Tu, was du willst. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Oh. Entschuldige, Serge, aber ohne dich verletzen zu wollen, du bist wirklich der Letzte, von dem ich mir Ratschläge in Ehedingen geben ließe. Man kann nicht sagen, dass dein Leben auf diesem Gebiet ein großer Erfolg ist. Eben. Ich kann diese Heirat nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß, dass Katrin hysterisch ist, aber sie hat auch ihre Qualitäten. Sie hat Qualitäten, die ausschlaggebend sind, wenn man einen Kerl wie mich heiratet. Wo willst du ihn hinhängen? Ich weiß noch nicht. Oh, warum hängst du nicht dorthin? Weil er dort vom Tageslicht erdrückt wird. Ah ja. Ich habe heute an dich gedacht. Wir haben heute im Geschäft 500 Plakate gedruckt von einem Kerl, der weiße, völlig weiße Blumen auf weißem Untergrund malt. Der Andrios ist nicht weiß. Nein, natürlich nicht. Ich sag ja auch nur... Findest du, dass dieses Bild nicht weiß ist, Yvonne? Nicht ganz, nein. Ach so. Na, welche Farben siehst du denn? Ich sehe Farben. Ich sehe gelb, grau. Oh. Linien, die etwas ockerfarben sind. Sprechen diese Farben dich an, Yvonne? Ja, diese Farben sprechen mich an. Du hast eben keinen Charakter. Du bist ein schlaffer, hybrider Mensch. Warum bist du so aggressiv zu Yvonne? Weil ein kleiner, serviler Speichellecker ist, der sich vom Zaster täuschen lässt, der sich von dem täuschen lässt, was er für Kultur hält. Eine Kultur, die mir übrigens ein für alle Mal am Arsch vorbeigeht. Was ist denn in dich gefahren? Wie kannst du nur in meiner Gegenwart, Yvonne? Was in deiner Gegenwart, Yvonne? Ja, diese Farben sprechen mich an, ob es dir passt oder nicht. Und hör auf, alles bestimmen zu wollen. Wie kannst du in meiner Gegenwart sagen, diese Farben sprechen dich an? Weil es die Wahrheit ist. Die Wahrheit, diese Farben sprechen dich an? Ja, diese Farben sprechen mich an. Diese Farben sprechen dich an, Yvonne? Diese Farben sprechen ihn an, das ist sein gutes Recht. Dazu hat er kein Recht. Wieso hat er dazu kein Recht? Dazu hat er kein Recht. Dazu habe ich kein Recht. Nein. Warum hat er dazu kein Recht? Du weißt, dass es dir im Augenblick nicht gut geht. Du solltest einen Arzt aufsuchen. Oh, er hat deshalb kein Recht zu sagen, diese Farben würden ihn ansprechen, weil es falsch ist. Diese Farben sprechen mich nicht an. Es gibt keine Farben, du siehst sie nicht und sie sprechen dich auch nicht an. Das mag für dich. Oh, was für eine Erniedrigung, Yvonne. Aber wer bist du denn, Marc? Wer bist du, dass du dein Gesetz aufzwingen willst? Ein Mensch, der nichts mag, der alle Welt verachtet, der seine Ehre da reinsetzt, kein Mensch deiner Zeit zu sein. Was soll denn das heißen, ein Mensch deiner Zeit zu sein? Ciao, ich gehe. Wo gehst du hin? Ich gehe. Ich sehe nicht ein, warum ich eure Launen ertragen soll. Bleib, du wirst doch jetzt nicht kneifen wollen. Wenn du gehst, gibst du ihm recht. Ein Mensch deiner Zeit ist ein Mensch, der in seiner Zeit lebt. Blödsinn. Wie kann denn ein Mensch in einer anderen Zeit leben als da sein? Erklär mir das. Ein Mensch deiner Zeit, das ist jemand, von dem man in 20 Jahren, in 100 Jahren sagen kann, dass er repräsentativ ist für seine Epoche. Und wozu das? Wie, wozu das? Ich meine, was bringt es mir, wenn man eines Tages von mir sagt, er ist repräsentativ für seine Epoche gewesen? Aber lieber Freund, es geht doch nicht um dich, du Ärmster. Du interessierst doch niemanden. Ein Mensch deiner Zeit... Und dazu gehören, darauf möchte ich dich hinweisen, in der Mehrzahl Menschen, die du schätzt, ist eine Stütze für die Menschheit. Für einen Menschen seiner Zeit bleibt die Geschichte der Malerei nicht auf eine hypoflämische Ansicht von Cavaillon beschränkt. Carcassonne! Ja, das ist dasselbe. Ein Mensch seiner Zeit nimmt an der echten Dynamik der Entwicklung teil. Und das ist deiner Meinung nach gut. Es ist weder gut noch schlecht. Warum willst du moralisieren? Es liegt in der Natur der Dinge. Und du zum Beispiel nimmst an der echten Dynamik der Entwicklung teil. Ja. Und Yvonne? Aber nein, ein hybrider Mensch nimmt an nichts teil. Yvonne ist auf seine Art ein Mensch seiner Zeit. Woran siehst du das bei ihm? Bestimmt nicht an dem Schinken, den er bei seinem Kamin hängen hat. Das ist kein Schinken. Doch. Aber nein. Wie auch immer, Yvonne ist repräsentativ für eine gewisse, völlig zeitgenössische Art zu leben und zu denken. Wie du übrigens. Du bist ganz typisch. Es tut mir leid, ein Mensch deiner Zeit. Und in Wahrheit ist es so, je mehr du es nicht sein möchtest, umso mehr bist du es. Nun, das ist doch alles in Ordnung. Wo also liegt das Problem? Das Problem liegt einzig und allein bei dir, weil du deine Ehre da reinsetzt, dich aus dem Kreis der Menschen ausschließen zu wollen. Und weil dir das nicht gelingt. Du stehst da wie auf Treibsand. Je mehr du herauszukommen versuchst, umso tiefer sinkst du ein. Entschuldige dich bei Yvonne. Yvonne ist ein Feigling. Bravo. Es wäre wohl das Beste, wenn wir uns heute Abend überhaupt nicht sehen, oder? Ich sollte wohl besser ebenfalls gehen. Möglich. Also gut. Feige bist du. Du greifst einen Menschen an, der sich nicht wehren kann. Und du weißt das genau. Du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Was du sagst, trägt zu meiner Niedergeschlagenheit bei. Siehst du, plötzlich verstehe ich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was mich mit Yvonne verbindet. Ich verstehe nicht mehr, woraus meine Beziehung zu diesem Jungen besteht. Yvonne ist immer das gewesen, was er ist. Nein, nein, nein, nein, Serge, er besaß eine Verrücktheit, etwas Unpassendes. Er war anfällig, ja, aber durch seine Verrücktheit, da war er entwaffnend. Und ich? Was und du? Weißt du, was dich mit mir verbindet? Eine Frage, die uns ziemlich weit führen könnte. Schieß los. Es tut mir leid, dass ich Yvonne wehgetan habe. Ach, endlich ein etwas menschliches Wort aus deinem Munde. Umso mehr als der Schinken, der über seinem Kamin hängt. Ich fürchte, den hat sein Vater gemalt. Ach so? Oh. Oh, Scheiße. Ja. Aber du hast doch selber gesagt. Ja, aber ich habe mich daran erinnert, als ich es sagte. Ach du Scheiße. Yvonnes Rückkehr. Der Fahrstuhl ist besetzt. Ich laufe zur Treppe und während ich hinunterstürze, denke ich, feige, hybride, charakterlos. Ich sage mir, ich komme mit einer Flinte zurück. Ich lege ihn um, dann wird er sehen, ob ich schlaff und servil bin. Ich komme im Erdgeschoss an und ich sage mir, Junge, du hast doch keine 6 Jahre auf der Couch gelegen, um dann deinen besten Freund umzulegen. Und du hast dich auch keine 6 Jahre lang einer Psychoanalyse unterzogen, um hinter diesem verbalen Wahnsinn nicht ein tief sitzendes Unbehagen zu erkennen. Ich klettere also wieder nach oben und ich sage mir, während ich die Stufen der Verzeihung emporsteige, Mark ruft um Hilfe. Ich muss ihm helfen, auch wenn ich selbst dabei leide. Übrigens, neulich habe ich mit Finkelsohn über euch gesprochen. Du sprichst mit Finkelsohn über uns? Ja, ich spreche mit Finkelsohn über alles. Und warum sprichst du über uns? Ich verbiete dir, mit diesem Armleuchter über mich zu reden, Yvonne. Du hast mir gar nichts zu verbieten. Warum sprichst du über uns? Ich spüre, dass eure Beziehung gespannt ist. Und ich wollte, dass Finkelsohn mir Aufschluss darüber gibt. Und was hat dieses Arschloch gesagt? Er hat etwas Amüsantes gesagt. Ach nein, äußern diese Leute ihre Meinung? Nein, sie äußern ihre Meinung nicht, aber in diesem Fall hat er seine Meinung geäußert. Er hat sich sogar zu einer Gebärde hinreißen lassen. Er, der sonst nie eine Gebärde macht, ihm ist immer kalt. Ich sage zu ihm, bewegen Sie sich doch. Schon gut, also, was hat er gesagt? Das ist völlig wurscht sein, was der gesagt hat. Was hat er gesagt? Was interessiert uns das denn? Ich will wissen, was dieses Arschloch gesagt hat, Scheiße. Wollt ihr es wissen? Ach, hast du dir Notizen gemacht? Ich hab's aufgeschrieben, weil es kompliziert ist. Soll ich's vorlesen? Lies. Wenn ich ich bin, weil ich bin. Und wenn du du bist, weil du bist, bin ich ich und du bist du. Wenn ich hingegen ich bin, weil du bist. Und wenn du bist, weil ich bin, dann bin ich nicht ich und du bist nicht du. Klar, dass ich das aufschreiben musste. Wie viel verlangt er von dir? 400 Franc pro Sitzung, zweimal die Woche. Oh, das ist aber ganz hübsch. Und in bar. Ich habe nämlich erfahren, dass du nicht mit Scheck bezahlen kannst. Freud hat gesagt, du musst spüren, wie sich die Banknoten verflüchtigen. Mein Gott, hast du ein Glück, von diesem Kerl gecoacht zu werden, Ivo. Oh ja, und sei so nett und schreib uns die Formel auf. Oh, bitte, ja. Ich glaube, das könnte sehr nützlich für uns sein. Macht euch nur lustig. Ich finde das sehr tiefsinnig. Wenn du aufgrund seiner Ratschläge zurückgekommen bist, um uns die andere Wange hinzuhalten, dann kannst du ihm dankbar sein. Er hat zwar einen Waschlappen aus dir gemacht, aber du bist zufrieden. Und das ist die Hauptsache. Und alles nur, weil er nicht glauben will, dass ich dein Antrios schätze. Es ist mir wurscht, was ihr beide von diesem Bild haltet. Je öfter ich es sehe, umso mehr mag ich es, glaub mir. Ich schlage vor, dass wir nicht mehr über das Bild reden. Ein für alle Mal, okay? Diese Unterhaltung interessiert mich nicht. Warum nimmst du den gleich übel? Ich nehme nicht übel, Mark. Jeder von euch hat seine Meinung geäußert. Gut, damit ist das Thema erledigt. Oh, siehst du, du bist beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Ich bin müde. Ach, Serge, wenn du übel nimmst, dann heißt das doch, dass der viel am Urteil der anderen liegt. Ich bin müde, Mark. Das alles ist steril. Offen gestanden, ihr geht mir im Augenblick maßlos auf die Nerven. Gehen wir essen? Na, geht ihr ruhig. Warum geht ihr nicht allein essen? Aber nein, wo wir schon mal alle drei zusammen sind. Offenbar bekommt uns das nicht. Ich verstehe nicht, was los ist. Regen wir uns ab? Es gibt nicht den geringsten Grund, dass wir uns Grobheiten an den Kopf werfen. Dazu noch wegen eines Bildes. Dir ist doch klar, dass du nur Öl ins Feuer gießt mit deinen Beruhigungsappellen und deinen Pfaffenmanieren. Ist das neu? Ihr könnt mich nicht erschüttern. Na, du beeindruckst mich, Ivor, wirklich. Ich glaube, ich werde auch zu diesem Finkelsohn gehen. Kannst du gar nicht, der ist ausgebucht. Was isst du da? Gelsemium. Für mich beginnt jetzt der logische Ablauf der Dinge. Heirat, Kinder, Tod, Papierwaren. Was kann mir passieren? Oh, wir sind nicht würdig, sein Bild anzuschauen. Genau. Oder hast du Angst, du könntest es am Ende noch mit meinen Augen sehen, Serge? Nein. Weißt du, was Paul Valéry gesagt hat? Das wird bestimmt Wasser auf deine Mühle sein. Was Paul Valéry sagt, ist mir wurscht. Magst du auch Paul Valéry nicht? Zitier mir nicht Paul Valéry. Aber du mochtest doch Paul Valéry. Was Paul Valéry sagt, ist mir wurscht. Ich habe ihn durch dich entdeckt. Du selbst hast mich auf Paul Valéry aufmerksam gemacht. Zitier mir nicht Paul Valéry. Was Paul Valéry sagt, ist mir wurscht. Was ist dir denn nicht wurscht? Dass du dieses Bild gekauft hast, dass du 200 Riesen für diese Scheiße ausgegeben hast. Aber du wirst doch nicht wieder anfangen, Mark. Dann werde ich dir jetzt mal sagen, was mir nicht wurscht ist, da wir uns schon gegenseitig ins Vertrauen ziehen. Mir ist die Art und Weise nicht wurscht, mit der du durch dein Lachen und deine Anspielungen zu verstehen gegeben hast, ich selber fände dieses Kunstwerk grotesk. Du hast abgestritten, dass ich aufrichtig etwas für dieses Bild übrig haben könnte. Du hast eine widerliche Komplizenschaft zwischen uns schaffen wollen, um deine eigene Formel aufzugreifen, Mark. Das ist genau das, was mich in letzter Zeit von dir entfremdet hat. Dieser ständige Argwohn, den du an den Tag legst. Ja, du hast recht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du dieses Bild aufrichtig magst. Aber warum denn nicht? Weil ich Serge mag und weil ich unfähig bin, den Serge zu mögen, der dieses Bild kauft. Warum sagst du kauft? Warum sagst du nicht mag? Ich kann nicht sagen mag, weil ich nicht glauben kann, dass du es magst. Warum habe ich es dann gekauft, wenn ich es nicht mag? Genau das ist die Frage. Schau nur, wie selbstgefällig er mir antwortet. Ich spiele den Trottel und er antwortet mir ganz ruhig mit schwammigen Andeutungen. Hast du dir auch nur eine einzige Sekunde überlegt, dass es mich für den, wenn auch unwahrscheinlichen Fall, dass ich das Bild wirklich mag, verletzen könnte, deine kategorische, entschiedene Meinung zu hören, als teilte ich insgeheim deine Abneigung? Nein. Als du mich gefragt hast, wie ich über Paula denke... Eine Frau, die mir während eines ganzen Abendessens weismachen wollte, die Ehlers Danlos'sche Krankheit ließe sich durch Homöopathie heilen. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich sie hässlich, runzlig und reizlos finde? Ich hätte es gekonnt. So denkst du über Paula? Was meinst du? Aber nein, so denkt er nicht. So kann man gar nicht über Paula denken. Komm, Serge, antworte mir. Siehst du die Wirkung, die das auf dich hat? Serge, denkst du das wirklich, was du gerade über Paula gesagt hast? Noch ganz andere Sachen. Aber nein! Ach, noch ganz andere Sachen, noch mehr als das Runzlige, ja? Erklär mir doch mal bitte, was das ist, noch mehr als runzlig. Schau, schau, sobald es dich persönlich betrifft, scheint die Würze der Wörter bitterer. Serge, erklär mir bitte, was das ist, noch mehr als runzlig. Sprich nicht in diesem frostigen Ton zu mir. Und wäre es auch nur, um auf deine Frage zu antworten, und wäre es auch nur die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht? Die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht? Ja, die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht. Eine Gebärde, die dir unbedeutend erscheint. Eine harmlose Gebärde. Von wegen ist sie überhaupt nicht. Denn in ihrer Art, den Zigarettenrauch zu verscheuchen, liegt ihre ganze Runzligkeit. Du sprichst nur deshalb über Paula, eine Frau, die mein Leben teilt, in diesen unerträglichen Worten, weil du die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht, missbilligst? Ja, die Art, wie sie den Zigarettenrauch verjagt, verurteilt sie ohne Worte. Serge, bitte erklär mir das, bevor ich hier nicht völlig die Selbstbeherrschung verliere. Was du gerade tust, ist sehr gravierend. Jede andere Frau würde sagen, entschuldigen Sie bitte, der Rauch stört mich ein wenig, könnten Sie Ihren Aschenbecher nicht woanders hinstellen. Nein, dazu lässt sie sich nicht herab. Sie zeichnet ihre Verachtung in die Luft. Eine kalkulierte Gebärde von fast bösartigem Überdruss. Eine Handbewegung, die unmerklich sein will und so viel bedeutet wie rauchen Sie, es ist zwar zum Verzweifeln, doch wozu darauf hinweisen? Sodass du dich schließlich fragst, ob sie sich durch dich oder die Zigarette gestört fühlt. Du übertreibst. Siehst du, er sagt nicht, dass ich Unrecht habe. Er sagt, dass ich übertreibe. Er sagt nicht, dass ich Unrecht habe. Die Art, wie sie den Zigarettenrauch verscheucht, offenbart ein kaltes, herablassendes, der Welt gegenüber verschlossenes Naturell. Und du bist auf dem besten Wege, genauso zu werden. Es ist schade, Mark, es ist wirklich schade, dass du an eine so negative Frau geraten bist. Paula ist nicht negativ. Nimm alles zurück, was du gerade gesagt hast. Nein. Aber doch. Nimm zurück, was du gerade gesagt hast, Serge. Nimm es zurück, das ist doch lächerlich. Bloß zum letzten Mal, ich fordere dich auf, zurückzunehmen, was du gerade gesagt hast. Ein Wahnsinnspaar in meinen Augen. Ein Fossilienpaar. Oh. Verzeih! Misch dich nicht ein! Scheiße! Scheiße! Komm, lass sehen. Lass sehen. Scheiße. Lass doch sehen. Scheiße, aua. Es ist nichts, du hast nichts. Ihr seid beide völlig anormal. Zwei normale Menschen, die auf einmal völlig überschnappen. Reg dich nicht auf. Aua, es tut weh, tut wirklich weh. Womöglich ist das Trommelfell geplatzt. Aber nein. Woher willst du das wissen? Du bist schließlich kein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Freunde wie ihr, Kerle, die studiert haben. Komm, beruhige dich. Du kannst doch nicht jemanden heruntermachen, bloß weil du die Art nicht magst, wie er den Rauch verscheucht. Doch. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was weißt du schon über den Sinn von was auch immer? Greif mich nur an. Greif mich nur wieder an. Vielleicht habe ich eine innere Blutung. Ich sah eine Maus vorbeilaufen. Es war eine Ratte. Eine Ratte? Ja, von Zeit zu Zeit kommt sie vorbei. Du hast eine Ratte? Was ist zwischen euch vorgefallen? Was habt ihr beide nur? Es muss etwas zwischen euch vorgefallen sein, dass ihr so irre geworden seid. Ich habe ein Kunstwerk gekauft, das Marc nicht zusagt. Ach, jetzt machst du weiter. Ihr seid in eine Spirale geraten. Ihr könnt nicht mehr aufhören. Das ist ja fast wie bei Yvonne und mir. Die pathologischste Beziehung, die es gibt. Wer ist das? Meine Stiefmutter. Oh, du hast uns schon lange nichts mehr von ihr erzählt. Sie hat im Kanal von Aubervilliers schwimmen gelernt. Sie stießen die Kadaver der Ratten weg und der Schleusenwärter sagte, so, jetzt taucht. Es war wunderbar, erzählte sie mir gestern Abend bei meinem Vater. Wir waren arm und es war wunderbar. Darauf habe ich ihr gesagt, dass ich mit 14 Jahren schwimmen lernte, mit einer Schwimmweste und einem Privatlehrer in Utøy. Aua, aua, es tut weh, es tut wirklich weh. Ich bin sicher, das Trommelfell ist geplatzt. Aua, au. Warum hast du mir nicht sofort gesagt, wie du über Paula denkst? Ich wollte dir keinen Kummer machen. Nein. Als ich dich gefragt habe, wie du über Paula denkst, da hast du mir geantwortet. Ihr habt euch gefunden. Ja. Das war in deinem Munde positiv. Wahrscheinlich. Doch, damals ja. Ja gut, was willst du damit beweisen? Heute geht die Kritik, die du an Paula übst, in Wirklichkeit aber an mir in die falsche Richtung. Das verstehe ich nicht. Oh komm, Serge, du verstehst sehr gut. Nein. Seitdem ich dir nicht mehr bei deinem grämmigen, wenn auch erst in jüngster Zeit erfolgten Streben nach Neuheit folgen kann, bin ich herablassend geworden, verschlossen, fossilienhaft. Es durchbohrt mich. Oh Mann. Ein Bohrer, der sich in meinem Gehirn dreht. Willst du einen Tropfen Cognac? Meinst du? Wenn in meinem Kopf etwas kaputt ist, meinst du nicht, Alkohol sei da kontraindiziert? Willst du ein Aspirin? Kümmert euch nicht um mich. Setzt eure absurde Unterhaltung fort und interessiert euch nicht für mich. Das ist schwierig. Ihr könntet ja ein klein bisschen Mitleid haben, ja? Ich ertrage es durchaus, dass du oft mit Paula zusammenkommst. Ich bin dir nicht böse, dass du mit Paula zusammenkommst. Du hast doch überhaupt gar keinen Grund mehr, deswegen böse zu sein. Du hingegen hast Grund, mir böse zu sein. Siehst du, beinahe hätte ich gesagt, weil ich mit dem Andreas zusammenlebe. Ja. Etwas begreife ich nicht. Serge, ich habe dich nicht durch Paula ersetzt. Habe ich dich etwa durch den Andreas ersetzt? Ja. Ich habe dich durch den Andreas ersetzt? Ja, durch den Andreas. Und Kompanie. Verstehst du, was er sagt? Das ist mir wurscht. Ihr seid ja beide bescheuert. Zu meiner Zeit hättest du dieses Bild nie gekauft. Was heißt denn das, zu meiner Zeit? In der Zeit, als du mich noch von den anderen unterschieden hast. Als du die Dinge noch nach meiner Ehre gemessen hast. Hat es hier eine solche Zeit zwischen uns gegeben? Oh, das ist sehr grausam und kleinlich von dir. Nein, glaub mir, ich bin verblüfft. Wäre Yvonne nicht der schwammige Mensch, der geworden ist, dann würde er mich unterstützen. Sprich weiter. Sprich ruhig weiter. Ich hab dir ja gesagt, es läuft an mir ab. Serge, es gab eine Zeit, da warst du stolz darauf, mein Freund zu sein. Du hast dich glücklich geschätzt, wegen meiner Eigenart, wegen meinem Hang außerhalb der Norm zu bleiben. Du hast bei anderen gerne meine Ungeselligkeit herausgestellt. Du, der du so normal gelebt hast, ich war dein Alibi. Das sieht so aus, als ob diese Art der Zuneigung mit der Zeit versiegen würde. Mit vorgerücktem Alter wirst du autonom. Ich schätze das, mit vorgerücktem Alter. Hasse diese Autonomie, die Heftigkeit dieser Autonomie. Du lässt mich im Stich. Ich werde verraten. Für mich bist du ein Verräter. Er war mein Mentor, wenn ich recht verstehe. Und wenn ich dich in deiner Eigenschaft als Mentor liebte, welcher Art war dann dein Gefühl? Das kannst du dir denken. Ja, ja, aber ich möchte es von dir hören. Ich liebte deinen Blick. Ich fühlte mich geschmeichelt. Ich war dir immer dankbar, dass du mich als etwas Besonderes angesehen hast. Ich habe sogar geglaubt, dieses Besondere gehört zur Kategorie des Überlegenen. Bis du mir schließlich das Gegenteil gesagt hast. Das ist erschreckend. Was ist die Wahrheit? Was für ein Fehlschlag. Ja, was für ein Fehlschlag. Was für ein Fehlschlag? Für mich vor allem. Es ist eine neue Familie für dich entdeckt. Dein götzendienerisches Naturell hat andere Gegenstände entdeckt. Den Künstler. Die Dekonstruktion. Was ist denn das? Die Dekonstruktion? Ach, du kennst nicht die Dekonstruktion, Frau Masserge. Der beherrscht diesen Begriff sehr gut. Um ein absurdes Kunstwerk für mich lesbar zu machen, hast du deine Terminologie im Handwörterbuch für Hoch- und Tiefbau gesucht. Ja, siehst du hier. Du lächelst. Siehst du, wenn du so lächelst, dann schöpfe ich wieder Hoffnung. So ein Arschloch. Aber so versöhnt euch doch. Verbringen wir einen angenehmen Abend. Das ist doch wirklich lachhaft. Es ist alles meine Schuld, Serge. Wir haben uns in letzter Zeit nicht oft gesehen. Ich bin weg gewesen. Du fängst an, in den oberen Kreisen zu verkehren, nicht? Die Röps, die Deprecudaire, dieser Zahnarzt Guy Allier, der hat dich doch mit diesem nein, ganzen... Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht seine Welt. Er mag nur die Konzeptkunst. Ach komm, das ist doch im Grunde dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Du siehst noch einen Beweis dafür, dass du mir entglitten bist. Wir verstehen uns nicht mal mehr bei einer ganz gewöhnlichen Unterhaltung. Ich wusste gar nicht, das ist wirklich eine Entdeckung, dass ich derart unter deiner Fuchtel stand, derart dein Besitz war. Nicht mein Besitz, Serge. Nicht mein Besitz, nein. Man sollte seine Freunde nie ohne Überwachung lassen. Man muss seine Freunde immer überwachen, sonst entgleiten sie einem. Sieh dir diesen unglücklichen Yvon an, der uns durch sein zügelloses Verhalten entzückte und dem wir zu einem ängstlichen Papierwarenhändler werden, diesen bald Ehemann. Junge, der uns durch seine Eigenarten, durch seine Schrullen erfreut und der sich jetzt abmüht, sie zu verwischen. Der uns erfreute. Ist dir eigentlich klar, was du sagst? Immer in Bezug auf dich. Lern doch endlich die Leute wegen ihrer selbst zu lieben, Was soll denn das heißen, wegen ihrer selbst? Wegen dem, was sie sind. Aber was sind sie denn, Serge? Was sind sie? Was sind sie? Außer der Hoffnung, die ich in sie setze. Ich suche verzweifelt einen Freund, der schon vor mir war, was er ist. Bisher habe ich kein Glück gehabt, nicht? Ich habe euch formen müssen, aber du siehst, es funktioniert nicht. Früher oder später wird das Geschöpf bei den Deprecudaire zu Abend essen und kauft dann, um seinen neuen Status zu bestätigen, ein weißes Bild! In der Medizin hat das einen Namen. Seine Krankheit hat einen Namen. Dann sind wir jetzt also am Ende einer 15-jährigen Beziehung. Ja. Erbärmlich. Du siehst, hätten wir normal miteinander reden können. Das heißt, wenn ich es geschafft hätte, meine Meinung zu sagen und dabei meine Ruhe zu bewahren. Ja? Ach komm, nichts. Doch, sprich, damit wir wenigstens ein leidenschaftsloses Wort wechseln. Ich glaube nicht an die Werte, die für die heutige Kunst bestimmend sind. Das Gesetz des Neuen, das Gesetz der Überraschung. Die Überraschung ist etwas Totes. Tot, kaum, dass sie konzipiert ist. Gut. Was noch? Das ist alles. Für dich habe ich wohl auch zur Kategorie der Überraschung gehört. Was erzählst du denn da? Die Überraschung, die eine gewisse Zeit gedauert hat, wie ich sagen muss. Finkelsohn ist ein Genie. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass er alles begriffen hat. Es wäre mir sehr recht, wenn du jetzt aufhören würdest, den Schiedsrichter zu spielen, Ivan. Und auch nicht mehr so tun würdest, als stündest du außerhalb dieses Gesprächs. Kommt gar nicht in Frage, dass ich daran teilnehme. Was geht mich euer Streit an? Ich habe schon ein geplatztes Trommelfell. Rechnet ihr allein miteinander ab? Oh, hat er vielleicht ein geplatztes Trommelfell? Oh nein, muss ihm aber einen sehr heftigen Schlag versetzt haben. Bitte, keine Prahlerei. Siehst du, Ivan, was ich im Augenblick nicht an dir ausstehen kann, neben all dem, was ich dir schon gesagt habe und was ich denke, ist dein Wunsch, uns zu nivellieren. Du möchtest, dass wir gleich sind. Damit deine Feigheit nicht so auffällt. Gleich in der Freundschaft, gleich in der Diskussion. Aber wir sind nicht gleich, Ivan. Du musst dein Lager wählen. Das ist schon gewählt. Na, bestens. Ich brauche keinen Anhänger. Aha, du Hohne, du wirst doch den armen Jungen nicht zurückweisen. Warum treffen wir uns, wenn wir uns hassen? Wir hassen uns, das ist klar. Das heißt, ich hasse euch nicht, aber ihr hasst euch. Und ihr hasst mich. Warum also treffen wir uns? Ich wollte mich mal einen Abend lang entspannen, nach einer Woche absurder Sorgen. Wollte meine besten Freunde wiedersehen, ins Kino gehen, lachen, entdramatisieren. Hast du bemerkt, dass du nur von dir sprichst? Ja. Und von wem sprecht ihr? Jeder spricht nur von sich. Du versaust uns den Abend. Ich versaue euch den Abend? Ja. Ich versaue euch den Abend? Ich versaue euch den Abend? Ja, komm, jetzt reg dich nicht so auf. Ich versaue euch den Abend? Wie oft willst du das noch wiederholen? Ja, dann antworte doch. Ich versaue euch den Abend? Du kommst eine Dreiviertelstunde zu spät. Du entschuldigst dich nicht. Du redest sonst dumm und durstig mit dem Ärger, den du zu Hause hast. Und deine schlaffe Gegenwart, deine Gegenwart eines schlaffen, neutralen Zuschauers führt Mark und mich zu den schlimmsten Exzessen. Du also auch. Du haust in dieselbe Kerbe. Ja, weil ich in diesem Punkt völlig einer Meinung mit ihm bin. Du schaffst die Bedingungen für den Konflikt. Diese abgeschmackte, subalterne Stimme der Vernunft, der du seit deiner Ankunft Gehör zu verschaffen suchst, ist unerträglich. Ihr wisst, dass ich weinen kann. Ich kann hier auf der Stelle anfangen zu weinen. Ich bin übrigens nicht weit davon entfernt. Weine. Weine? Ihr sagt zu mir, weine? Ja, du hast allen Grund dazu, mein Lieber. Du wirst ein Rabenaas heiraten. Du verlierst Freunde, von denen du geglaubt hast, sie seien ewig. Ach, so ist das. Dann ist also alles aus. Und wieso hast du doch selber gesagt, wozu treffen wir uns, wenn wir uns hassen? Und meine Hochzeit? Ihr seid die Zeugen. Erinnert ihr euch? Du kannst noch wechseln. Kann ich nicht. Ihr steht schon im Aufgebot. Du kannst im letzten Augenblick noch andere wählen. Das darf man nicht. Aber doch. Aber nein. Mach dir doch nicht ins Hemd. Wir kommen. Du solltest diese Heirat rückgängig machen. Das stimmt. Scheiße! Was habe ich euch denn getan, verdammte Scheiße? Was ihr tut, ist niederträchtig! Scheiße! Ihr hättet euch auch nach dem 12. verkrachen können. Aber nein, ihr wisst es einzurichten, mir den Spaß an meiner Heirat zu verderben. Eine Heirat, die sowieso schon eine Katastrophe ist. Wegen der ich 4 Kilo abgenommen habe. Die beiden einzigen Menschen, die mir mit ihrer Anwesenheit eine Witzigkeit Genugtuung verschaffen, bringt's fertig, sich gegenseitig umzubringen. Ich bin wirklich der Gelackmeierte. Glaubst du, ich bin wild auf Plastikhüllen mit Perforierung oder auf Kleberollen? Glaubst du etwa, ein normaler Mensch bekäme eines Tages Lust darauf, Aircraft-Luftpolster-Taschen zu verkaufen? Was soll ich machen? Bis 35 habe ich nur Blödsinn gemacht. Ja, natürlich, ich habe dich amüsiert. Ich habe viele meiner Freunde mit meinem Quatsch amüsiert. Doch wer sitzt abends wie eine Ratte allein in seinem Loch? Bald sind die abends allein in sein Schneckenhaus zurück. Der Clown zum Verrecken allein. Und er schaltet alles ein, was spricht. Und wen findet er auf dem automatischen Anrufbeantworter? Hä? Seine Mutter! Und nochmal seine Mutter! Setz dich doch nicht in einen solchen Zustand. Versetz dich nicht in einen solchen Zustand! Wer hat mich denn in diesen Zustand gebracht? Ich hab nicht eure seelischen Verletzungen. Wer bin ich schon? Jemand, der nicht zählt, der keine Meinung hat. Ein Luftikus bin ich. Ich bin immer ein Luftikus gewesen. Yvonne, beruhig dich. Sag nicht, beruhige dich zu mir. Ich habe keinen Grund, mich zu beruhigen. Wenn du mich vollends verrückt machen willst, dann sag, beruhige dich zu mir. Beruhige dich ist das Schlimmste, was man zu jemandem sagen kann, der seine Ruhe verloren hat. Ich bin nicht wie ihr. Ich will keine Autorität haben. Ich will keine Referenz sein. Ich will nicht durch mich selbst existieren. Ich will euer Freund Yvonne der Irrwisch sein. Yvonne der Irrwisch. Wenn du es vielleicht nicht ganz so pathetisch machen könntest. Ich bin fertig. Hast du nicht was zum Knabbern? Egal was, nur um nicht ohnmächtig zu werden. Ich hab Oliven. Ja, gib her. Willst du welche? Hast du keinen Teller für die... Doch. Man sich zu solchen Tätlichkeiten hinreißen lässt. Eine Katastrophe wegen einer weißen Holzspanplatte. Sie ist nicht weiß. Einer weißen Scheiße. Denn es ist eine weiße Scheiße. Komm, gib's zu, Junge. Völlig verrückt, was du da gekauft hast. Hast du deine berühmten Filzstifte bei dir? Was willst du damit? Du wirst da nicht auf das Bild zeichnen wollen. Hast du oder hast du nicht? Warte mal. Ja, einen blauen. Gib her. Hier, Marc. Mach schon. Mach schon. Marc, das wirst du doch nicht tun. Los. Ihr seid beide reif fürs Irrenhaus. Marc bückt sich, um in Höhe des Bildes zu sein. Er folgt mit dem Filzstift einem der Querstreifen. Serge ist gleichmütig. Jetzt zeichnet Marc einen Skifahrer mit Mütze auf diesen Hang. Als er fertig ist, richtet er sich auf und betrachtet sein Werk. Serge ist völlig gleichmütig. Gut, ich habe Hunger. Gehen wir essen? Am Tag nach der Hochzeit hat Kathrine ihren Brautstrauß und ein kleines Säckchen mit Hochzeitskonfekt auf dem Grab ihrer verstorbenen Mutter auf dem Friedhof Montparnasse niedergelegt. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, um hinter einer Kapelle zu weinen. Und am Abend, als ich wieder an diese erschütternde Szene denken musste, habe ich in meinem Bett noch einmal still vor mich hingeschluchzt. Ich muss Finkelsohn unbedingt von meinem Hang zum Weinen erzählen. Ich weine ständig. Für jemand meines Alters ist es nicht normal. Angefangen, oder zumindest klar kundgetan, hat sich das an dem Abend mit dem weißen Bild bei Serge. Nachdem Serge in einem Wahnsinnsakt Marc bewiesen hat, dass ihm mehr an ihm als an seinem Bild liegt, sind wir zu Emile essen gegangen. Bei Emile haben Serge und Marc beschlossen, eine durch die Ereignisse und die Worte zerstörte Beziehung wieder aufzubauen. In einem bestimmten Augenblick hat einer von uns den Ausdruck Versuchsperiode gebraucht. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Der Ausdruck Versuchsperiode auf unsere Freundschaft angewandt, hat in mir ein unkontrolliertes und absurdes Erdbeben hervorgerufen. In Wirklichkeit kann ich keinen rationalen Diskurs mehr ertragen. Nichts, was die Welt ausgemacht hat, nichts, was schön und groß in dieser Welt gewesen ist, ist je aus einem rationalen Diskurs heraus entstanden. Nachdem es Marc und mir gelungen ist, mit Hilfe einer Schweizer Seife aus Rindergalle, die uns Paula verordnet hat, den Skifahrer auszuwischen, habe ich den Andreas betrachtet und mich zu Marc umgedreht. Wusstest du, dass die Filzstifte abwaschbar sind? Nein, antwortete er, nein. Und du? Ich auch nicht, habe ich ganz schnell gelogen. Zuerst habe ich beinahe gesagt, ja, ich wusste es. Doch konnte ich unsere Versuchsperiode mit einem so enttäuschenden Geständnis beginnen? Andererseits, mit einem Betrug anfangen? Betrug. Übertreiben wir nicht. Woher habe ich diese stupide Tugend? Warum müssen die Beziehungen zu Marc so kompliziert sein? Unter den weißen Wolken fällt der Schnee. Man sieht weder die weißen Wolken noch den Schnee. Weder die Kälte noch den weißen Glanz des Bodens. Ein einzelner Mann gleitet auf Skiern dahin. Der Schnee fällt. Er fällt, bis der Mann verschwindet und seine Undurchsichtigkeit wiederfindet. Mein Freund Serge, der seit langem mein Freund ist, hat sich ein Bild gekauft. Ein Gemälde von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Es stellt einen Mann dar, der einen Raum durchquert und dann verschwindet.